Man darf heut alles sagen, was man gern sagen möchte. Nur ganz bestimmte Äußerungen bekommen einem Verdammt schlecht. Bringt man so heikle Fragen in ein Gespräch mit ein, riskiert man Kopf und Kragen, das kann doch nur ein Nazi sein. Das kann nur ein Nazi sein, das geht durch Mark und Bein. Oh Mann, oh Mann, das kann doch nur ein Nazi sein. Da gibt's zum Beispiel Jahre, so 12 an der Zahl, von denen meint fast jedermann die wahren Frust und Qual. Und fällt aus jenem Reiche mal jemand Gutes ein, hört man sofort das Gleiche, das kann doch nur ein Nazi sein. Das kann nur ein Nazi sein, das geht durch Mark und Bein. Oh Mann, oh Mann, das kann doch nur ein Nazi sein. Es leben viele Völker auf Gottes Erden rund. Die sehen zwar sehr verschieden aus, doch gleich sind alle, tut man kund. Doch eins auf dieser weiten Welt ist auserwählt, bläut man uns ein. Und wem das etwa nicht gefällt, das kann doch nur ein Nazi sein. Das kann nur ein Nazi sein, das geht durch Mark und Bein. Oh Mann, oh Mann, das kann doch nur ein Nazi sein. Man sagt, mein Heim ist meine Burg und jedem Volk sein Land. Doch trifft das hier auf uns nicht so wie jedermann bekannt. Hier kann wer will sich einquartieren, in unser Land kann jeder rein. Und wagt da wer zu protestieren, das kann doch nur ein Nazi sein. Das kann nur ein Nazi sein, das geht durch Mark und Bein. Oh Mann, oh Mann, das kann doch nur ein Nazi sein. Von Fortschritt spricht so gern ein jeder, modern ist man und aufgeklärt. Und manches Unrecht, sei's so schwer, ist schon nach kurzer Zeit verjährt. Doch wer wie hier vor 50 Jahren und länger was gewesen sein mag, vergessen will, wird schnell erfahren, das kann doch nur ein Nazi sein. Das kann nur ein Nazi sein, das geht durch Mark und Bein. Oh Mann, oh Mann, das kann doch nur ein Nazi sein. Ein jedes Volk hat eigene Werte, die man doch hoch und heilig hält. Nicht so bei uns, hier gilt nichts mehr, ist alles schon ausgezählt. Wer hier von Anstand und Ehre spricht, von Treue, Achtung, ehrlich rein, ist unbelehrbar und wohl nicht ganz dicht, das kann doch nur ein Nazi sein. Das kann nur ein Nazi sein, das geht durch Mark und Bein. Oh Mann, oh Mann, das kann doch nur ein Nazi sein. Doch eines Tages kommt es anders, du musst an Deutschlands Zukunft glauben. Lass dir die Zuversicht und Hoffnung von keinem Zweifler rauben. Der Wahrheit Fackel musst du tragen, das Dunkel weicht dem hellen Schein. Und niemand wird von dir dann sagen, das kann doch nur ein Nazi sein. Das soll ein Deutscher sein, so wollen wir Deutsche bleiben. Oh Mann, oh Mann, so will ich dann ein Deutscher sein. Wir wollen Deutsche sein, wir wollen Deutsche bleiben. Oh Mann, so wollen wir nun Deutsche sein, so wollen wir nun Deutsche sein.